Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 932 an Goethe, Weimar, 10. Januar 1804. Wie ich gestern nachts nach Hause kam, fiel mir plötzlich ein, dass ich Herrn Genast neue Rätsel zur morgenden Turandot versprochen, und um doch einigermaßen Wort zu halten, setzte ich mich noch vor Schlafengehen hin, ein paar Ideen dazu in Verse zu bringen. So habe ich also den werten Gast, den Sie mir in die Tasche gesteckt, erst diesen Augenblick, wo ich aufgestanden, zur Hand genommen und werde diesen Abend davon Bericht abstatten können. Die neuen Figuren im Theaterpersonal will ich nützlichst in der Jungfrau unterzubringen suchen. SCH